die nächste Welt, meine Damen und Herren, Spielfeld Nummer 4. Sie werden die gleichen großen Tafel auf der Rückseite der Bühne sehen können.